Hallo, mein Name ist David, ich komme aus dem großartigen Berlin und bin ein alter Kumpel von Jürgen Kuttner, den ihr sicher alle kennt. Das ist ein wirklich großartiger Typ und wir hatten schon eine Menge Spaß miteinander. Zum Beispiel mit unserer neuen Band The Talk Funkers, die wir letztes Jahr erst zusammen mit unserem großartigen Freund Bernd gegründet hatten. Irgendwann überlegten wir uns so aus einer Laune heraus, vielleicht mal in den sagenumwogenen Irak zu touren, was wir auch kurzerhand taten. Und nun war es endlich soweit, gerade noch die blühenden Landschaften des nördlichen Irak unter uns und schon landeten wir mit unserem Tramp-Helikopter im absolut großartigen Bagdad. Hey Mann, hast du schon mal so ein modernes Flughafengebäude gesehen? Weiß ich nicht. Also ich jedenfalls nicht. Guck doch mal da, die Lounge. Absolut großartig, komplett im Bauhausstil eingerichtet. Das ist natürlich extrem fortschrittlich, ja. Hey Mann, guck mal, hier gibt's sogar einen Headshop. Großartig. Hey Mann, vielleicht sollten wir erstmal ein paar Joints rauchen. Ich rauch keine Joints. Hey Mann, wieso denn nicht? Weil ich doof mach. Ja, aber mein Gott, ab und zu mal. Naja, aber ab und zu rauchen ist ja... Okay, dann eben nicht, Mann. Ist aber eigentlich ein schöner Anfang für das neue Jahr. Nicht zu rauchen? War das etwa dein guter Vorsatz für das neue Jahr? Ja. Echt? Auch keine Zigaretten? Nee. Ja, aber das schaffst du doch nicht. Du müsstest doch dein Leben komplett ändern. Aber warum fasst man einen guten Vorsatz, um sein Leben zu ändern? Ja, eben. So Rilke-mäßig. Rilke-mäßig? Hast du eigentlich gute Vorsätze gehabt? Nee, aber hey Mann, ich dachte mir, man müsste mal auch einen schlechten Vorsatz haben. Na, aber auf jeden Fall eigentlich sein Leben eben ändern. Ja. Gründlich zu ändern. Ich wollte nämlich mal damit aufhören, immer so knauserig zu sein. Ach so, das wäre aber schick. Genau, und deswegen werde ich jetzt in diesen Laden gehen und für uns ein paar Zigaretten kaufen. Salam alaikum. Hi, alaikum salam. Salam alaikum. Ja, tag. Wallahi, terminazanem. Erin ist die Garakosnir. Aber noch hoch, danke, was zu sagt nach Schrien. Und ja, Urboja, Telefon im Kerl. Wie bitte? Die Verkäuferin entschuldigt sich dafür, dass sie aus Sicherheitsgründen nur aus diesem Schalterhäuschen zu uns sprechen kann. Haben wir eine Hochschulbahn? Was war denn eben? Türkisch? Hey Mann, wir sind in Bagdad. Persisch? Hey Mann, Bagdad ist nicht Persien. Na, Japanisch auch nicht, oder? Mann, denk doch mal nach. Mehr Sprachen gibt's ja Finnisch? Ich kann doch kein Finnisch. Mongolisch? Spricht man so in der Mongolei? Klingt ein bisschen kurdisch irgendwie, oder? Irgendwie schon, oder? Ist es kurdisch? Na endlich, wo sind wir denn hier? Irak. Südkurdistan, um genau zu sein. Ach so. Coole Mucke hier im Laden übrigens. Cool einfach. Einfach so cool an sich, oder? Kurdischer Isolationsrock. Wie heißt denn die Band? Ja, singt der Band, oder? Abu Nochorsche, danke. Hast du gehört? Mhm. Abu Nochorsche, danke. Gibt's ja noch kurdische Punkmusik? Das ist kurdische Punkmusik. Cool, oder? Hey, klar, absolut cool. Kurdisch eben. Wie die Sprache hat die Musik auch was ungeheuer Leichtes. Warum denkst du, dass die kurdische Sprache so leicht ist? Ja, was meinst denn du? Nee, wa? Können nur Kurden kurdisch. Nein, ich kann's ja auch und du könntest es sicher auch. Meinst du? Ja, logisch. Zähl doch mal bis 10 auf kurdisch. Jek du se, chwar pen chash, haut hasht nor da. Und was heißt denn zum Beispiel, ich liebe dich? Das sind ja so Sachen, die man auch wissen muss. Tom Khoshowar. Tom Khoshowar. Genau. Damit, oh, super, oder? Damit steigen meine Chancen bei kurdischen Frauen. Die hast du als Deutscher doch aber sowieso zur Genüge. Echt? Klar, sprechen doch fast alle Deutsch. Quatsch! Natürlich, versuch doch mal. Na gut. Hallo Frau, wie heißt du denn? Ich Leila. Leila. Ui. Hallo Leila, du bist Kurdin? Ja. Wie alt bist du, Leila? No, das fragt man eine Dame nicht. 14. 14, echt? Ja. Hast du mal Karl May gelesen durchs wilde Kurdistan? Dann habe ich gelesen. Hast du gelesen? Aber, ja, aber ich mag mehr diese kurdische Literatur. Es ja. Sind sehr viele schöne Sachen und das erregt mein, das, also das berührt mein Herz sehr. Ja. Ja, aber viele vergessen ja immer, dass es Kurden gibt und so. Und das will ich jetzt nur nochmal in Erinnerung. Aber das weiß man im Grunde in Deutschland, weil man Karl May gelesen hat. Ja, das ist auch, das, aber nee, ja, ist ein gutes Buch. Ja. Entschuldigung, darf ich mal unterbrechen? Ich hätte gerne eine Schachtel Lucky Strike ohne Filter. Sehr gut. Dankeschön. Hey Mann, ich glaube, die findet dich ganz gut. Aha, ehrlich? Ja. Ist ja super. Wen wundert's? Mhm. Zumal ich auch durchaus attraktive Oberarme habe. Würde ich mir jetzt aber nichts drauf einbilden. Nee. Gut. Ich finde ja meinen Kopf zu groß und meine Beine zu kurz. Na, dann geht's ja. Rauchst du jetzt eigentlich eine? Hm. Ja. Na los, komm schon. Ganz schön heftig, die Luckys hier. So sieht das aus. Krass. Erstmal hier einen Schluck aus meiner Bierflasche. Genau. Wusstest du eigentlich, dass Alkohol im Irak verschreibungspflichtig ist? Das ist ja schade. Ja. Was sind denn so die schärfsten Drogen, die nicht verschreibungspflichtig sind? LSD zum Beispiel. Lysergsäure, Diethyl, geht es weiter? Diethylamid. Klingt eigentlich so, wie wenn man irgendwas und ein bisschen Säure nehmen müsste und so zusammenrühren und schwupp. Oder in einen Headshop gehen müsste. Aber ist wahrscheinlich nicht so schwer, LSD herzustellen, oder? Deswegen ist es hier auch nicht verschreibungspflichtig. Und die CIA und den Pentagon haben versucht, ob das so Wahrheitsdroge ist. Und Saddam Hussein wollte LSD mal als biologischen Kampfstoff einsetzen. Aha. Weil sich ja so viele LSD-Konsumenten aus dem Fenster in den Tod stürzen. Aber ein Freund von mir hat gesagt, dass in den 70er Jahren das beste LSD aus dem Osten ja, kam. Ja, genau, 79, als Saddam an die Macht kam. Und der Westler hat sich immer voll die Birne vollgeknallt damit. Und somit gibt es gewisse Parallelen zum Ephedrin. Wofür braucht man denn Ephedrin? Eigentlich fürs Bodybuilding, aber schon vor 60.000 Jahren war es nachweislich in Heilpflanzen enthalten, die im heutigen Irak als Grabbeigabe identifiziert wurden. Welchen Effekt soll denn das haben? Keine Ahnung, ich hab's noch nicht ausprobiert. Aber Analgin hast du schon mal ausprobiert? Nee, auch nicht. Ach, was machst du denn, wenn du Kopfschmerzen hast? Nämlich Ritalin. Ritalin? Ja. Ist spitze. Nanu, wer ist das denn jetzt? Hört man leider nicht. Man sieht's auch nicht. Hallo? Ich bin. Hey Mann, Bernd, was für eine Überraschung. Ach, ist das eine Freude. Wo bist du denn? Ich bin hier in der Flughafenkneipe in Bagdad. Wir sind auch auf dem Flughafen in Bagdad. Ich trinke ja schon meinen 6. Rotwein. Wir überlegen, ob wir LSD nehmen. 6 Rotwein? Ihr könnt doch einfach rüberkommen. Wo ist denn diese Kneipe? Wie heißt denn die? Weiß ich nicht so genau. Irgendwie Airport, Tralala, da findet man schon. Stimmt, so groß ist der Flughafen ja nicht. Oh, das ist das Schlimmste, oder? Was denn? Eine Stadt, die Kneipen hat, die Tralala heißen. Die ist doch zum Untergang verurteilt. Meinst du? Ja, logisch. Kennst du oder etwa Beispiele? Ja, Halle. Halle in Sachsen-Anhalt. Ja. Die hatten auch eine Kneipe, die Tralala hieß. Das ist deprimierend. Das ja, ist, allerdings. Das ist deprimierend. Echt? Da kann es dem Land Sachsen-Anhalt keiner verdenken, dass es eine seiner größten Städte einfach aus seinem Fundus tilgt. Du meinst, dass es Sachsen-Anhalt gibt? Wieso? Ich bin mir nicht so sicher, dass es Sachsen-Anhalt überhaupt gibt. Auf der Landkarte habe ich es neulich noch gesehen. Landkarte. Ist das echt, das gibt's nicht mehr? Nee. Sachsen-Anhalt kann doch nicht zugepflastert sein mit Kneipen, die Tralala heißen. Naja, das sind aber einfach auch grundsätzliche philosophische Erwägungen. Hast du dir schon mal überlegt, ob es den Teil der Welt, der hinter dir ist, den du gerade nicht siehst, ob es den wirklich gibt? Ja. Ja, wo meinen? Ich habe mal vor 3 Jahren einen Körper rückwärts gemacht. Ach so. Aber jetzt weiß ich, was du meinst. Was? Sachsen-Anhalt erscheint in den Medien überhaupt nicht mehr. Genau. Jetzt verstehe ich. Was nicht in der Zeitung ist oder was nicht im Fernsehen ist, gibt's doch praktisch ja. Hallo. Aber das, was in der Zeitung ist oder das, was im Fernsehen ist, ist noch kein Beweis dafür, dass es das gibt. Stimmt auch wieder. Das Erscheinen von Städten oder Bundesländern in Zeitungen und im Fernsehen ist also notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für deren Existenz. Genau. Mensch, erinnere dich doch bloß los, mal. Los. Hatten wir nicht ernsthaft daran gezweifelt, dass der in den Medien so omnipräsente Irak überhaupt existiert? Ja. Sind wir nicht aus allein diesem Zweifel heraus hierher aufgebrochen? Ja. Hallo! Was ist denn du? Kommt er hierher oder nicht? Ja, hatten wir ja eigentlich schon gedacht. Was kommen denn da für Leute rin in die Kneipe? Was hier für Leute rinkommen? Ja. Jetzt kommen hier gerade 2 rein, wovon der eine aussieht wie so ein Scheich oder so. Wird da auch Bier ausgeschenkt? Allerdings, man könnte meinen, das ist hier eine richtige Bierhalle. Aha. Aus der Bierhalle rufst du an. So sieht's gewissermaßen aus. Was müsst ihr noch wissen, um euch hierher zu bewegen? Wie so ist mit den Frauen? Was war das? Was da ladymäßig läuft. Wie so mit den Frauen ist. Ach so, das sieht gut aus. Eine ganze Menge hier. Frauen in der irakischen Bierhalle ist aber eher ungewöhnlich. Ist aber so. Die in Halle liebe ich alle. Ja. Wahr sein. Ich bestell mal jetzt erstmal eine Pilsette. Wie ich euch kenne, würde jetzt hier noch ein bisschen dauern. Ach, hey Mann, wieso? Wie lange hast du das längste Mal auf einen Typen gewartet, mit dem du verabredet warst und den du nicht so gut kanntest? Oh, da muss ich mal überlegen. Warte mal, das war in Kuba. Ach, Bernd. So lange her. Merkst du nicht, wie der dich verarscht? Hallo, ich wollte nur gerade zurück verarschen. Dann ist ja gut. Hm. Wird da auch getanzt in der Bierhalle? So, wie ich das von hier aus beurteilen kann, durchaus. Los, komm, Jürgen, wir gehen da rüber. Ich hab auch Durst. Ja, genau. Hallo. Ja, und dann tanzen wir eng. Ja, ich nicht. Mir ja, bei mir nachdem wir so 4-5 Gläschen Rotwein. Also ich trinke davon höchstens 3. Nur 3. Ich würde lieber ein bisschen Ephedrin essen. Super, genau. Wie war denn das mit dem Ephedrin? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was das nur eigentlich bewirkte, das Ephedrin. Hab ich schon wieder völlig vergessen. Ephedrin hat gemäßig starke Bronchialmuskel entspannende Eigenschaften und wurde folglich für symptomatische Entlastung in den milderen Fällen von asthmatischen Krämpfen verwendet. Ach so. Es wird auch verwendet, um niedrigen Blutdruck zu behandeln, weil es die Herztätigkeit anregt. Und eine Überdosis kann auch Unruhe und Angst, Übelkeit, Schlaflosigkeit, Tremor, Pulsrasen, Schwitzen, Atemschwierigkeiten, Durcheinander, Halluzinationen, Delirium und Krämpfe verursachen. Letztere aber selten. Man sollte also besser beim Bier bleiben. Genau so sieht das aus. Mich würde ja mal interessieren, wo Ephedrin eigentlich herkommt. Das kommt schon aus dem arabischen Raum, würde ich mal sein. Ach so, ich meinte ja eigentlich eher etymologisch. Na klar, von Effendi kommt es da hoch. Von Effendi? Quatsch! Da würde ich ja dann schon eher vermuten, das kommt aus dem Lateinischen. Naja, das kann natürlich auch sein. Sag mal, du hältst dich da jetzt nicht für irre lateinkompetent. Ich meine halt also Abitur, oder? Ja, genau. Was heißt denn ja genau auf Lateinisch? Exacta. Wäre ich mir nicht so sicher. Also ich kann ja Lateinisch nicht. Ach, hatte ich aber eigentlich immer gedacht. Wer Jürgen hat, kann da praktisch kein Latein. Wer Jürgen heißt, heißt es. Ja. So die ultimativen Sprachkenntnisse hast du da aber auch nicht, oder? Bei mir ist ja auch schon lange her, dass ich mal diesen Schnupperkurs da belegt hatte. Ja, solltest mal sehen, wann ich Russisch gelernt habe. Ja, wann denn? Ja, das war noch vor dem Krieg. Hatte ich ja auch Russisch. Vor welchem Krieg? Vor dem Jugoslawienkrieg. Was? 1914 mit Sarajevo und so? Ja, war die Sowjetunion ja nicht. Ach, jemand, stimmt ja. Also mindestens 1918 rum. Ist ja auch egal. Dass die Kriege schon so auseinanderhalten können. Dafür weiß ich, was Quod Erat Demonstrandum heißt. Aha, was denn? Was zu beweisen war. Und was war? Aber umgekehrt, könntest du dann auch praktisch was aus dem Deutschen ins Lateinische übersetzen? Was Jupiter erlaubt ist, ist nicht dem Ochsen erlaubt. Ja? Quod licet Jovi, non licet Bovi. Das ist wirklich die korrekte Übersetzung. Ja, logisch. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass es Sachsen-Anhalt überhaupt nicht gibt. Ja, aber das haben wir doch schon längst geklärt. Das müsste jetzt ins Lateinische transferiert werden. Ach so, warte mal. Cetero censeo. Ceterum censeo. Meine ich ja. Ja. Sachsen-Anhaltinem. Sachsen-Anhaltinem. Oder Anhaltiner, je nach Geschlecht, weiß ich jetzt nicht genau. Aber Sachsen ist schon immer Saxonia eher, oder? Ja klar, habe ich jetzt nur gerade eben übersehen. Weiter. Non existere? Non existere. Oh, würde ich sagen, ja. Durchaus im Bereich des Möglichen. Aber nicht mehr. Ach so, nicht mehr. Non existere nomare? Ja. Wir sehen, es gestaltet sich doch schwieriger als erwartet. Sic est. Genau, sic est, so sieht es aus. Wie wär's denn, wenn er die Sache hier weiter in der Kneipe behandeln täte? So. Mach ich jetzt hier Kneipenkulturprogramm oder was? Wer weiß, vielleicht können die Leute hier ja so ein bisschen Lateinisch. Bestenfalls dein Vino Veritas, oder? Ihr wolltet da sowieso rüberkommen. Da hat er recht. Ja und? Ja, hast du dem irgendwas entgegenzusetzen? Ceterum censeo Carthaginem delendam esse. So ein Quatsch, komm, lass uns rübergehen, ich hab Durst. Okay. Bis gleich, Bernd. Bis gleich. Hey Mann, das ist eine absolut coole Kneipe, sag ich dir. Ja. Hey. So sieht's aus. Hey Leute, hier bin ich. Hey Mann. Bernd. Hey Kumpels, was wollt ihr trinken? Bier. Hey, großartig, ich auch. Tobias for my friends from Berlin here, please. Jetzt via Berliner, sag ich euch. Hey Mann, Bernd, ich freu mich, dich wiederzusehen. Na, kick mal, aber ich freu mal da auch über ditte. Ich dette kicke mal. Hey Mann. Ohn Fleisch und Beine. Hast du schon jemanden kennengelernt hier? Ich nö, aber ich bin ja noch nicht so lange hier. Seit wann? Naja, seit 5 Halben, würde ich mal sagen. Meinst du, man lernt hier schnell Leute kennen? Als erfahrener Kneiper würde ich sagen, das ist ja eine ziemlich sichere Sache. Okay. Sag mal, also als Kneiper hat man da so einen Bierzähler? Könntest du jetzt aus dem Stand sagen, wie viel Bier heute über dem Tresen gegangen sind? Kann ich mir doch merken, wie du gerade gesehen hast. Naja, aber wenn man dann im Koma ist? Ach so, du meinst, der Wirt könnte einen bescheißen, indem er behauptet, man hätte viel mehr getrunken, als es wirklich tatsächlich der Fall war. So sieht das aus. Musst du eben andere trinken als Bier. Ey Mann, was denn? Strohrum. Genau, oder Rotwein. Ey Mann, ist doch mädchenmäßig. So denn? Kannst ja gleich Bacardi Breezer trinken. Verstehe ich nicht. Ja, da muss man Englisch lernen. Ach, gar nicht unbedingt. Oder eben Deutsch lernen. Ich weiß was, wir fragen einfach mal die da drüben, was sie davon hält. Ja, aber mein Gott, das ist doch eine Frau. Na eben. Noch nie eine Frau gesehen? Aber hey Mann, was willst du die denn fragen? Naja, was sie so trinken. Und wie so der Pegel ist. Quatsch, bloß nicht. Das ist immer meine Säule sein. Jetzt könnt ihr gleich mal sehen, wie ansprechend ich gegenüber Frauen bin. Wie ist das denn jetzt schon wieder gemeint? Schrecklich, wenn so eine feinsinnige Lustigkeitsbemerkung dann doch schnöde, krepiert und in gewissermaßen die Hirnbindung ja nicht erst erreicht, im Gehörgang schon stecken bleibt. Was? Gehörgang. Excuse me, do you speak English? Sorry. My friends and me, we would like to know what you prefer to drink. Do you want to invite us for a drink? No, we don't want to invite you for a drink. We just want to know what you prefer to drink. Would you mind to bring us 2 glasses of red wine for my friend and me? No, because I'm not a Krösus right now. I just wanted to know what you are drinking. Okay. Die Frauen sind echt schwerer zu bedienen als Videorekorder, oder? Bei uns zu Hause bedient immer meine Frau unseren Videorekorder. Would you mind to fuck off, please? No problem, my beer is waiting. Gott sei Dank trinkt ihr Rotwein, oder? Die waren ja zickig. Reizend, die Blonde. Ja, ihr reizt war die ja, oder? Hey, man will nicht wissen, wie viel Rotwein die schon schon hatte. Aber Rotwein reizt doch nicht so auf, oder? Stimmt eigentlich nicht so sehr. Und deswegen weiß ich auch Rotwein zu schätzen. Ja, man ist dann so sediert. Normalerweise, ja. Schön ein bisschen sediert, was will man mehr, hä? Hey Mann, freundschaftlich gesinnte Frauen zum Beispiel. Das habe ich mir in der Frau auch schon öfter mal gesagt. Ja, dann sei froh, dass sie nicht hier ist. Manchmal hätte ich sie so ja schon fast rausgeschmissen wegen so Unfreundlichkeiten. Hey, klar, Mann. Naja, aber ohne die funktioniert doch dein Videorekorder nicht. Siehst du, deswegen habe ich es ja auch nie gemacht. Okay. Könnte man trotzdem aufregen. Ja, und jetzt? Na, was wohl? Hast dich aufgeregt, so ein Hals hier habt, war wieder ein schöner Abend. Blödsinn, three Mr. Ghost Healings for the Berliners, bitte. Was war das? Ja, mein Drei-Herren-Gedecke, aber leider völlig falsch übersetzt. Wieso, wie soll denn das richtig heißen? Naja, ein Master-Menü, würde ich sagen. Ich frag mal am besten jemanden. Entschuldigung, sprechen Sie Deutsch? Mhm. So ein glücklicher Zufall. Haben Sie eine Ahnung, wie man Herrengedeck ins Englische übersetzt? Nee, habe ich nicht. Schade, naja, aber Sie sehen ja auch eher holländisch aus. Wahrscheinlich, ja. Doch, ja. Ich bin ja ein halber Holländer. Meine Mutter ist Holländerin. Mann! Mein Vater ist Deutscher. Aber sagen Sie mal, Sie trinken ja auch fast so was wie ein Herrengedeck. Hey Mann, stimmt. Ja. Ordentliches Bier. Natürlich holländisches Bier. Und einen Schnaps dazu. Whisky natürlich. Genau, Whisky. Mmh, ein ja. Trinken ist immer gut. Sagen Sie mal, was Sie da tragen, ist das nicht eine Eutermütze? Natürlich. Was denn, aus echtem Kuh-Euter? Die sollen irgendwie eine Zauberwirkung haben. Ja, das sind Eutermützen, die eben sehr musikalisch machen. Tragen Sie die etwa immer? Immer, überall. Sind Sie etwa auch Musiker? Ja, glaube ich schon. Echt so richtig mit auftreten und Platten aufnehmen? Manchmal, wenn ich Zeit habe, nehme ich herzzerreißende Lieder auf meinem Kassettenrekorder auf. Auf einem Kassettenrekorder? Interessant. Ich bin nämlich romantisch, wissen Sie. Hey Mann, ich glaube, wir können uns duzen. Wir sind nämlich auch eine Band. Hallo. Die Talkfunkers. So sieht's aus. Lustig. Mein Name ist Bernd, das ist Jürgen und das ist hier David. Hallo. Hallo. Und du? Funny. Funny? Mhm. Nein. Klingt ja komisch. War immer schon mein Name. Hey Mann, doch nicht etwa Funny Van Dunnen. Natürlich. Das gibt's doch nicht. Van Dunnen habe ich dann irgendwann mal, glaube um 80 rum, habe ich das dazu getan. Wer sind wir? Ich habe ja in der Tanzkapelle gespielt, habe ich Bass gespielt. Weißt du nicht, Fanny ist ein ganz bekannter Musiker. Ach so, nee, wusste das ich nicht. Das ist schön, Fanny, dass du hier bist. Hey Mann, hast du nicht Lust, mit uns aufzutreten? Jetzt gerade nicht, nee. Oder hey Mann, wolltest du nicht immer schon mal deine Sachen mit einer Band einspielen? Ich wollte immer schon mal mit einer Band die Sachen einspielen. Hey aber, Mann, du hast doch so viel Sachen geschrieben. Aber die Wirkung ist natürlich eh sehr begrenzt. Also was geschrieben wird, das kann schnell vergessen. Und okay. Was geschrieben wird, ist morgen schon vergessen. Also das hat überhaupt keine große Wirkung auf die Massen. Also aber wenn, man muss doch nicht immer so auf die Massenwirkung zielen. Meinst du jetzt, wenn ich singe? Genauestens. Hey Mann, die Tanzkapelle hier begnügt sich ja auch damit, dass ein paar Leute tanzen. Wenn das denn so die Wirkung ist, ist ja, schöner kann man es ja nicht haben. Das ist wirklich nicht schlecht. Live-Musik ist ja auch einfach mal das Schönste, was so gibt. Ist ja auch schön live, weißt du, das ist nur so für mich immer ziemlich, also relativ stressig. Hey Mann, der Song ist gerade fertig, los, wir fragen die Band mal, ob es uns ranlässt. Genau. Das ist irgendwie Rock'n'Roll, hey, irgendwie Funny Van Dunnen im Dings ist wie Bill Haley damals in der Waldbühne. Jungs, alle Instrumente, sieht klar, wir können loslegen. Hey Mann, großartig, Funny, T-Mobile. Ja, T-Mobile sing ich mal. Aus. T-Mobile, warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mir keine SMS geschickt? Haben wir denn nicht eine tolle Nacht verbracht? Du hast mich, bis nichts mehr kam, geliebt. Ich sitze hier und warte, warte, ich kann es nicht fassen, ich werd noch verrückt. Ich hab gedacht, das ist die große Liebe. Ich hab gedacht, ich hätt mal Glück. T-Mobile, warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mir keine SMS geschickt? Haben wir denn nicht eine tolle Nacht verbracht? Du hast mich, bis nichts mehr kam, geliebt. Es war heute genau vor einer Woche nach Mitternacht im Samba Soul. Er hatte mich versehentlich angerempelt und mir sofort einen neuen Drink geholt. Wir haben uns sofort verstanden, ich meine auch rein körperlich. Wir lachten und wir küssten uns, wir tanzten, enger ging es nicht. T-Mobile, warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mir keine SMS geschickt? Haben wir denn nicht eine tolle Nacht verbracht? Du hast mich, bis nichts mehr kam, geliebt. Er hat mir seinen Namen aufgeschrieben, seine Nummer und ein Herz mit Pfeil. Ich habe ihn am nächsten Tag angerufen, doch es meldete sich eine Metzgerei. Ich nahm das Telefonbuch, rief die Auskunft an. Ich dachte, ach, den finde ich schon. Doch es gibt keinen Ball, der Timo heißt. Es gibt doch keinen Ball mit Y. Timo Ball, du hast mich reingelegt, aber es war trotzdem schön. Timo Ball, ich liebe dich, ich will dich nie mehr wiedersehen. Timo Ball, warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mir keine SMS geschickt? Ich denk mir den Beifall. Hey Mann, du musst wissen, im Irak gibt's nicht unbedingt Beifall. So sieht's aus. Aber schau, es ging schon gut ab. Super, den Song muss ich mir merken. Wahrscheinlich versteht ja keiner Deutsch. Oder ich hab mich vielleicht auch versungen. Okay. Aber hey Mann, den Text hattest du doch ganz gut drauf. Genau. Nee, ich merk mir nur so bestimmte Sätze oder Wörter oder Melodien. Ach schön, ich aber auch. Okay. Das heißt, das war gerade teilweise so improvisiert? Mhm. Das ist nicht schlecht, oder? Also ich kann einfach nicht auswendig lernen. Ja, ja. Aber wenn ja mal so eine Textniederschrift abhanden kommt, dann ist der ja schon scheiße eigentlich. Es gibt Zeiten, da singe ich manche Lieder überhaupt nicht. Mhm. Kann ich manche Lieder überhaupt nicht singen. Weil der Text weg ist. Und dann geht's nach einer Weile auch wieder. Weil du ihn wieder gefunden hast. Mhm. Ja, und aber der Text hier gerade eben? Den habe ich geschrieben, bevor ich losgefahren bin. Und hast jetzt aber schon nicht mehr ganz parat gehabt, oder wie? Ja. Hey, Mann, hast du doch gehört. Und weil das nur über die Grenze ging, unglückseligerweise. Ist die Textbeschrift natürlich nicht durch den Zwei gekommen. Natürlich nicht. Hey, Mann, das ist ärgerlich. Was hatte ich überhaupt hier in Irak verschlagen, wenn ich mal freien darf? Mir geht es hier um Freiheit, um Ungebundenheit, Erlösung und so weiter. Im Ausland, da kannst du es machen. Hey, Mann, Freiheit in welcher Hinsicht denn konkret? War die Liebe? Kannst du ruhig zugeben. Weibergeschichten! Ich meine, ich komme aus dem Kölner Raum, kann man sich ja vorstellen. Hey Mann, da ist immer Karneval und so. Ist ja klar. Ach, das ist immer so eine komplizierte Geschichte, wa? Ja, ja. Dieses Mann-Frau-Ding. Immer dasselbe und immer so kompliziert. Ja, kann man nicht planen, glaube ich. Wie gesagt, ne, hast du denn Erfahrung mit Fernbeziehung? Ja, glaube ich schon. Na, die hab ich doch aber auch. Hey Mann, ist das auch eine dauerhafte Sache? Keine Ahnung, das kann schon auf einmal vorbei sein, glaube ich. Du hast ja schließlich gerade von Ungebundenheit auch gesprochen. Ich kann es ja nicht ewig machen. Immer nur hin und her fliegen, genau. Dann ziehst du wieder schön nach Tempelhof zurück. Ja, ja. Echt? Wahrscheinlich. Mir fällt dir Bagdad nicht? Hast du überhaupt richtig kennengelernt? Ich bin mal eine Weile ein bisschen rumgerannt, aber ich fand ich auch zu... Das ist langweilig und nervend, oder? Da erzähle ich immer die Geschichte, wo ich das... Hey Leute, ich finde, wir sollten noch ein bisschen jammen. Genau, lass uns noch ein Lied spielen. Ist wahrscheinlich nicht uncooleres als... Lied zu sagen, oder? Egal, Fanny, was willst du singen? Der Unfall. Okay. Pass auf, ich schmeiß mal den Sampler an. Sebastian war beim Joggen auf einer toten Ratte ausgerutscht. Es war nasskaltes Wetter und der Kadaver war sehr glitschig gewesen. Yo! Er wusste sofort, dass er sich das rechte Schlüsselbein gebrochen hatte, denn er hatte sich schon dreimal ein Schlüsselbein gebrochen, allerdings bei Stürzen vom Fahrrad. Jetzt also das erste Mal beim Joggen. Wie ist es denn passiert, fragte die Krankenschwester bei der Aufnahme. Sebastian war die Sache ziemlich peinlich und er wollte schon sagen, ach, einfach so eben. Aber dann sagte er, stellen Sie sich vor, ich bin auf einer toten Ratte ausgerutscht. Das kann auch nur mir passieren. Die Krankenschwester lächelte, sagen Sie das nicht? Ich zum Beispiel bin einmal auf der Flucht von meinem damaligen Verlobten auf einem Eichhörnchen ausgerutscht. Dadurch hätte er mich fast erwischt, aber ich hatte Handschuhe an und habe ihm den pelzigen Matsch voll in die Fresse gefeuert. Bravo, sagte Sebastian, obwohl er die Zusammenhänge ja gar nicht kannte. Die Krankenschwester brachte ihn in den Behandlungsraum und als der Arzt ihn nach der Ursache seiner Verletzung fragte, sagte Sebastian schon wieder, stellen Sie sich vor, ich bin auf einer toten Ratte ausgerutscht. Das kann auch nur mir passieren. Sagen Sie das nicht, meinte der Arzt und betastete behutsam die schmerzende Stelle. Ich bin im Urlaub mal auf einer toten Katze ausgerutscht und wissen Sie, was das Beste war? Sebastian schüttelte den Kopf. Die Spanier kamen angerannt und meinten, ich hätte die Katze totgetreten. Die Besitzerin der Katze machte einen Riesenaufstand und die Guardia Civil war auch schon da. Das hat mich einige Peseten gekostet. Sebastian staunte. Wir müssen den Bruch röntgen, entschied der Arzt und brachte ihn ins Röntgenzimmer. Na, fragte die Röntgenschwester, wie ist das denn passiert? Ach, sagte Sebastian, ich bin auf einer toten Ratte ausgerutscht. Das kann auch nur mir passieren. Sagen Sie das nicht, sagte die kräftige Frau. Ich bin bei einem Querfeldeinlauf einmal auf einer toten Kuh ausgerutscht. Sie band Sebastian die Bleischürze rum. Ich bin ihr aufs Euter gelatscht und dann in die Rippen gekracht. Seitdem reagiere ich auf Milchprodukte allergisch. Das glaube ich Ihnen gern, sagte Sebastian. So etwas Fieses passiert einem ja auch nicht alle Tage. Ah, sagen Sie das nicht, fandte die Röntgenschwester ein. Keine zwei Wochen später bin ich bei einem Strandmarathon in Übersee auf einem toten Pottwal ausgerutscht. Wahnsinn, dachte Sebastian. Es gibt also immer noch eine Steigerung. Frisch fuhr die gesprächige Frau fort. Es kam mir vor wie eine Ewigkeit, bis ich mich aus der stinkenden Masse wieder ans Mondlicht gekämpft hatte. Ach, ein Nachtlauf, rief Sebastian. Ja, natürlich, meinte die dunkelhaarige Frau. Tagsüber hätte ich das Viech ja wohl gesehen. Aber nachts mache ich beim Laufen gern die Augen zu und träume dann vor mich hin. Ich bin nämlich romantisch, wissen Sie? Ich auch, sagte Sebastian. Das kann jeder sagen, lachte die Röntgenschwester. Auch Jörg Pilawa oder Roland Koch. Auch Sven Hannawald, sagte Sebastian. Auch Kathi Karrenbauer, rief die Röntgenschwester. Auch George Bush, rief Sebastian. Die Namen flogen hin und her. Sie haben recht, sagte Sebastian, als ihm schon nichts mehr einfiel. Das kann wirklich jeder sagen. Und dann lud er die Röntgenschwester zu einem Candlelight-Dinner ein. Aber erst wenn der Verband ab ist, sagte die Frau. Ich sehe genug Elend. Ja, super. Der Beifall geht nur mir. Blödsinn. Ach, wie bin ich wieder begeistert von mir. Na, haben Sie schön gesagt. Ach, was bin ich für ein Profi. Hey Mann, glaube ich aber nicht, dass der Beifall jetzt dir galt. Was heißt denn, glaube ich nicht? Na, wenn, dann galt ja natürlich Fanny. Du hast doch praktisch Janusz zu mir Lingen der Aufführung beigetragen. Muss ich mich jetzt hier so beschimpfen lassen? Und so begeistert können sie auch Janusz gewesen sein. Wieso nicht? Hey Mann, was glaubst du, warum man den Barpianisten so schnell wieder bemüht hat? Genau. Mich interessiert den Dreck. Damit man hier Klaviermusik genießen kann, würde ich mal sagen. Dazu muss man natürlich Klavier spielen können. Wieso? Der Junge ist doch fit. Genau. Sowas von geistig rege. Quatsch! Jawohl. Ist doch schrecklich, ist Dreck. Ja, nicht das Herz aller Liebs. Und im Grunde ist es jetzt hier auch eine gigantische Klavierschule. Eine Klavierschule? Du kannst es jetzt gewissermaßen als Irak betrachten oder als Klavierschule. Können ja mal das Publikum abstimmen lassen, was denn von der Musik hält. Nee, machen wir nicht. Wieso? Sag mal, wir sind hier nicht bei Deutschland sucht einen Superstar. Ja, trotzdem kann man doch mal einzelne Meinungen einholen. Nein. Aber hey Mann, was ist denn gegen eine einfache, unverbindliche Befragung der Leute einzuwenden? Ist doch unschön. Wieso denn? Ja, weil du kennst sie nicht, oder? Naja, persönlich nicht, total, aber... Total, alle irakische Hörer quasi. Ja, na, aber ist doch klar. Mentalitätsiraker, demokratieunfähig. Hey Mann. Demokratieunfähig? Schiiten, Kurden, Sunniten. Ja. Keiner kann keinen leiden. Wahrscheinlich. Die Zeiten sind doch längst vorbei. Zumal ich hier diese ganzen Wassertrinker immer rumrennen sehe. Ja, aber das sind ja die Touristen. Das ist widerlich. Dieser Wassertourismus aus der Trockenzone. Was denn für Trockenzone? Naja, hier Südirak ist selber noch trocken gelegt. Ach, warum denn? Wie ist es denn da? Warm ist es, nachts ist kälter. Aber tagsüber ist wärmer. Aha. Die Luft ist irgendwie ein bisschen stickig, würde ich eher mal sagen. Und extrem trocken, alles extrem trocken. Hey Mann, da muss ja Wassertourismus entstehen. Ja, na, noch schlimmer ist Rucksack. Boah, Rucksacktouristen, echt nicht mehr feierlich. Aha, wo kommen die denn her? Die kommen aus dem strukturschwachen Osten des Irak, wo nicht mal Rucksäcke hergestellt werden. So sieht das aus. Ach so, dann gibt's ja auch eine Zone. Ja, auch eine Zone, genau. Also meinst du jetzt die amerikanische Besatzungszone, die britische Besatzungszone oder die sowjetische Besatzungszone? Sowjetische Besatzungszone gibt's doch gar nicht, denke ich. Die gab's mal früher in Deutschland. Aus der Zone komme ich? So, ja, dann aus welcher Zone kommst du denn? Hey Mann, so gesehen komme ich aus der amerikanischen Zone. Genau. Im Westen war das damals. Das waren Zeiten. Liebst du es mir nach wie vor die Pizza-Kaltzone? Zone ist Zone. It's a Zoni. Hey Mann, es gibt ja sogar eine Polenzone seit dem Irak-Polen-Konflikt. Irak-Polen? Ja. Die haben da keinen Konflikt? Natürlich. Und seitdem gibt es eine polnische Besatzungszone. Polnische Besatzungszone? Habe ich wohl gehört. Wo sind denn die Polen? Im Norden, in der Mitte, im Süden? Im Norden sind wir doch drüber geflogen. Ach so. Ich habe jetzt nur vergessen, wo die pakistanische Zone war. Die pakistanische? Naja, da gab es doch immer einen Konflikt. Irak-Pakistan? Ja, logisch, um Tee oder so ging's da. Aber ich meine, Pakistan hat doch keinen Tee. Ach, Indien meinst du? Meine ich ja. Indien und Pakistan. Was ist da hier wie gesprungen? Irak oder ein Land deiner Wahl, Konflikt. Naja. Sag mal, wo ist eigentlich Fanny abgeblieben? Fanny van Dan? Eben war doch die ganze Zeit noch da. Rätselhaft, oder? So sieht's aus. Hey Mann, der ist ganz eindeutig abgehauen. Einfach so? Tja. Sag mal, der ist ja echt über so Hals über Kopf, hat er da einen Absprung gemacht? Ja, hey Mann, ganz offensichtlich. Ja, aber aus welchem Grund denn nur? Haben wir vielleicht irgendwas falsch gemacht? Ja, aber selbst dann hätte er wenigstens was sagen können. Ja, eben. Ja, aber vielleicht hast du ihn aber auch mal verletzt, oder was? Wer, ich? Ja. Wieso denn, wie denn? Vielleicht einfach durch deine abweisende Art. Was, war ich jetzt irgendwie abweisend? Naja. Das kann doch aber ein Mann schon wirklich in den Wahnsinn treiben. Ja, aber hey Mann, okay, vielleicht konnte er nicht ganz mitreden bei unserer Diskussion, aber muss er doch verstehen, er kann doch nicht einfach abhauen. Aber warte mal, was hätte er denn verstehen sollen? Na, dass wir da nicht unbedingt Rücksicht auf ihn nehmen der können. Der braucht doch liebe Zuwendung. Na ja. Der muss, ist doch wie eine Grünpflanze, der muss da gejossen werden. Ja, ist ja recht, tut mir auch leid. Oh Wacker, der arme Kerl. Konnte ich doch nicht wissen. Sag mal, naja, dass er das Weide gesucht hat, wenn der überhaupt noch in Europa ist. Schon wieder in Europa, meinst du? Irak gehört ja nichts mehr zu Europa. Hey Mann, vielleicht ist er sogar schon wieder in Tegel gelandet. In Tegel? Bei seinen Berliner Kumpels. Ach. Wahrscheinlich lungern die da jetzt in Tegel schon rum. Genau, auch auf dem Flughafen in der Kneipe. Oh Mann, hab ich ein schlechtes Gewissen. Ah. Oh Gott, da wird man ja melancholisch, oder? Stell dir mal vor, der ist jetzt für immer weg. Ach Mann. Und jetzt gerade, wo quasi eure künstlerische Karriere auch hätte starten können. Ach. Stell dir mal vor, der ist für immer weg. Ach, meinst du? Naja. Oh, Wacker. Was soll ich denn jetzt machen? Naja, vielleicht rufst du den mal an. Wie denn? Die Nummer habe ich doch gar nicht. Ach so. Ich glaube, da kann man nur eins machen. Was denn? In melancholischster Beschaulichkeit und Besinnlichkeit sein Bierchen trinken. Oh. Und die Fresse halten. Let's be beschaulich, wa? So sieht's aus. Na toll. Was heißt beschaulich eigentlich auf Englisch? Aber Junge, ist aber völlig nebensächlich jetzt an der Stelle, oder? Naja, wir vielleicht lass uns doch einfach beschaulich sein. Genauestens. Prost. Ja, Prost. Fällt mir aber irgendwie schon schwer. Was? Naja, jetzt hier so Beschaulichkeit an den Tag zu legen. Warum? Die politische Lage macht's einem doch eigentlich unmöglich. So international meinst du jetzt? Ja, bei all den Krisen, bei dem Terror. Was denn für ein Terror? Bevölkerungsexplosion. Zum Beispiel. Wieso Bevölkerungsexplosion? Naja, hier die palästinensische Bevölkerung, die zum Beispiel immer in israelischen Cafés und Bussen explodiert. Ach so? Das heißt Bevölkerungsexplosion. Ich meine, wir sind jetzt hier im befriedeten Irak, aber woanders, in Spanien, in Israel, überall Terror. Naja, stimmt schon. Ja, aber andererseits, früher ist ja auch nicht weniger passiert. Früher? Ich meine, der Zweite Weltkrieg war ja auch kein Spaß. Ja. Und da haben sie auch Weihnachten gefeiert. Ja, aber hey Mann, du kannst doch die Wehrmacht nicht mit Al-Qaida oder der Hamas vergleichen. Also du meinst, dass jetzt quasi Al-Qaida-Beschaulichkeit unmöglich macht? Ja. Das World Trade Center kannst du ja ohne mehr anschauen. Ja, aber würdest du dir jetzt denn von einer islamischen Terrororganisation gewissermaßen deine inneren Seelenzustände vorschreiben wollen? Vorschreiben lassen wollen? Lassen wollen. Nee, eigentlich nicht. Ja, siehst du? Okay, lass uns richtig besinnlich sein. Musik. So sieht's aus. Und dann aber auch eher besinnliche Musik wahrscheinlich, ne? Genau, Irakis in Bagdad heißt der Song. Irakis in Bagdad, why don't you get wise? Irakis in Bagdad, stop running around with those American guys. Now they will hug you and kiss you. Yeah. Tell you some lies and squeeze you and tease you. Then they say goodbye. They gonna leave ya. Yeah, they gonna leave ya. Leave ya. Leave ya. They gonna leave ya. Leave ya. Hey. Let's rock. Party. People here in Baghdad, the definitive is you. You are here in Baghdad, stop doing the things that you oughtn't do. Now they will hug you and kiss you, tell you some lies and squeeze you and tease you. Then they'll say goodbye. People here in Baghdad, emancipate you. Iraqis in Baghdad, now you ain't nobody's fool. Now they will hug you and kiss you, tell you some lies, they'll squeeze you and tease you, then they'll say goodbye. Leave ya, leave ya. Let's rock. Hey! Hey, hey!

Ja. Hallo, ich bin's. Hey, was ist oben? Ich habe ein Problem. Aus welchem Grund? Jetzt im Grunde, wir haben sie jetzt schon irgendwie eine starke These hingestellt. Die 90er Jahre gingen vom 9. November 89 bis zum 11. September 2001. 11. September und Nirvana. Mit dem Start gibst du uns recht. Das ist schon mal wieder auch großzügig von dir. Mhm. Und wo würdest du das Ende der 90er ansiedeln? Also wenn es nicht so flach klingen würde, würde ich ja sagen, die 90er waren tatsächlich mit 9-11 vorbei. Das ist schon irgendwie auch ein starker kultureller Zusammenhang. Zumindest lokal. Aber sind die 90er nur Techno oder Nirvana? Na, musikalisch habe ich echt nichts mehr zu sagen. Ich kriege echt nichts mehr mit. Aber hey Mann, es geht doch nicht um jetzt, sondern um die 90er. Ach. Das Zeitalter ist angebrochen, wo man anfängt, mit seiner Freundin Hausmusik zu machen. Genau. Hausmusik, also doch Techno. Guter Sound. Immerhin. Naja, üb erstmal ein bisschen Blockflöte, wa? Weißt du, wo das herkommt, dieser Trend? Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Aber man muss trotzdem aufpassen, dass man nicht klingt wie seine Eltern. Ja. Tschüss. Tschüss. Das war jetzt aber kein so ergiebiges Gespräch. Ach so, und woran lacht das? Da weiß ich jetzt auch nicht so genau. Hey Mann, ist ja auch egal, lasst uns shoppen gehen. Prima Idee. Da vorne ist zum Beispiel H&M, da können wir total gut Klamotten shoppen. Bei Hitler und Mussolini kaufe ich keine Klamotten. Richtig. Hey Mann, ist doch bloß ein Gerücht, dass die was damit zu tun haben. Aber außerdem hat der Laden ganz offensichtlich geschlossen. Was? Ach so, nee, stimmt. Aber ist doch heute 1. Mai eigentlich, Tag der Arbeit. Ja, aber hey Mann, doch nicht im Irak. Ach so. Im Irak feiert man heute den Geburtstag des Propheten Mohammed. Echt? Kann ich mir ja nicht vorstellen. Ja, na wirklich, weil der auch supi ist. Nee, ich meine, so ein Zufall, dass hier Feiertag ist, genau am selben Tag wie in Deutschland. Hey Mann, vor allem ist es extrem unklug von den Irakern, am selben Tag wie die gesamte westliche Welt Feiertag zu haben. Die nehmen sich doch die Einnahmen selbst weg. Stimmt, würde ich auch als Fehlkalkulation bezeichnen. Irak ist im Grunde, da hast du recht, ein klassischer Fall von Fehlkalkulation, wobei, oder? Ich ja eigentlich dachte, der Irak sei mittlerweile irgendwie so was die westliche Welt. Kann man nicht so mit Ja und nicht mit Nein beantworten, die Frage. Wer es weiß, weiß es. Und wer war jetzt dieses Geburtstagskind? Mohammed? Genau. Der war für den Islam sowas wie Jesus. Aha. Christ direkt war er nicht, aber... Naja, oder hier Moses zum Beispiel. Naja, aber irgendwie relativ atheistisch, könnte man fast sagen. So wie Hitler und Mussolini also. Quasi. Vor allem ist er daran schuld, dass wir heute nicht shoppen können. Genau, das ist das Schlimmste. Hm. Ja. So sieht's aus. Tja. Ah, was machen wir jetzt? Oh, jetzt sitzen wir hier und langweilen uns. Tja. Ich langweile mich jetzt mal. Man kann sich ja was überlegen. Ja, was denn? Man könnte ja zum Beispiel Koffer packen. Ah, du bist für Koffer packen? Ja, wieso nicht? Wir haben die doch noch nicht mal ausgepackt. Wie kannst du da jetzt schon wieder ans Abreisen denken? Ich meine doch das Beschäftigungsspiel. Ja, ich packe meinen Koffer und darin ist ein Hut. Tolles Spiel. Genau. Ey, Mann, ist doch scheiße. Wieso denn? Ja. Da muss man sich eine Menge merken. Außerdem, was willst du denn sonst machen? Karten ist scheiße, Schach ist irgendwie auch blöde. Naja, man könnte ja zum Beispiel Begriffe raten. Begriffe raten? Begriffe raten. Aber wie sollen Begriffe raten aussehen? Dass man immer nur... Wer ja sagt, darf weiterfragen, oder wie? Genau. Ah, da kommt aber auch nur Mist raus. Ich hätte einen Vorschlag. Hast du einen Spielvorschlag oder willst du dich für Begriffe raten oder Kofferpacken entscheiden? Wir könnten ja den Durchschnittspreis aller hier in den Schaufenstern befindlichen Kleidungsstücke berechnen. Das wäre doch mal was Interessantes. Wieso sollte man denn das wissen wollen? Naja, weil es interessant ist. So sieht es aus. Im Gegensatz zu dem, was du für interessant hältst. Krieg mal hier eine Hose $59, da eine Hose $78. Also, warte jetzt. Aber ich rechne mit... Eine Jacke hier für $176. Jetzt nehme ich lieber einen Taschenrechner. Plus $139 für dieses Paar Schuhe. $29 eine Mütze hier. Plus 960. Schicker Anzug. Plus 1078. Plus 396. Plus 940. Plus 125. Plus 383. Plus 637. Kinder, ist das ein spannendes Spiel. Was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Ich wollte nur damit andeuten, dass man vielleicht ein bisschen Hintergrundmusik machen könnte. Hintergrundmusik? Und weißt du, an was ich gedacht habe? Am besten eine Einschlafmusik eigentlich. Nicht gerade eine Einschlafmusik, aber... Eine Zahlenmusik. Ein Zahlensong. Okay, ein Zahlensong. 517. 32. 518. 519. 279. 630. 980. Bim,

Nee, habe ich noch nicht gesehen. Da, aber gibt's da auch so eine riesen dicke Ärztebibel, wa? Ärztebibel? Also gibt da so ein großes Ärzte-Fanbuch, oder? Hm. So ein Dicket. So ein schweres. Ach so, du meinst wahrscheinlich den Atlas der diagnostischen Nuklearmedizin. Kann sein. Also da verstehe ich's echt nicht, wie man sich damit befassen kann. Wartet alle, dir schrecklich, so, was oder? Was siehst du denn an Fanliteratur? Na, ich lese ja immer so die Bibel. Die Bibel? Ja. Gott wohnt in deinem Herzen. So sieht's aus. Nein. Du bist richtig Fan von Gott? Genau, kann man so sagen. Total Fan? Absoluter Fan eigentlich. Der ist ja, sag mal, Merchandising-mäßig ist das ja auch alles nicht schlecht ausgestattet, oder? Ja. Gibt da überall schön Kreuze und so. Genau. Splitterfilme. Mhm. Tamagotchis gab's mal. Tamagotchis. Und sogar Fotos gibt's. Was denn echt? Ach, wo? Echt? Ja. Wieso, was denn für Fotos? Naja, so große Fotos halt. Aber nicht Poster. Ja, doch, Poster, genau, du sagst. Aber kann doch ja nicht sein, du sollst ja kein Bild Gottes machen, steht doch schon in der Bibel. Naja. Aber sag mal, die Bibel ist ja so widerspruchsfrei auch nicht, außerdem oder? Ist die Bibel nicht der Koran. Hab ich gar nicht behauptet. Und auf dem Foto hat er sich Karel Gott genannt. Aha. Ja, wahrscheinlich, mit Zigarre im Mund und irgendwie zwei Blondinen im Arm und im Cabrio sitzend wahrscheinlich, wa? Gott fährt dann die Auto, wir wollen es mal nicht vormachen. Von MAN gab es allerdings mal den Werbeslogan, Brummi fahren wie Gott in Frankreich. Gott fährt, er ist richtig LKW. Wieso? Gott ist überall, vielleicht sogar auf diesem Müllauto dort. Das kann ich mir wiederum nicht vorstellen. Wieso nicht? Na ja, Gott ist doch schon ein Star, der hat sowas nicht nötig. Aber warum kann Gott nicht mal ein bisschen für Ordnung sorgen? Ja, wieso? Kann er doch. Ja, macht er doch nicht. Oder vielleicht wird er auch nicht gelassen. Aber warum denn? Er ist doch Gott. Naja. Allmächtig ist er doch eigentlich, oder? Oder aber gelassen im Sinne von cool, dass er vielleicht gar keine Ordnung mag. Du meinst, dass er unordentlich sei? Das hört man ja nicht so gerne als Fan von Gott, oder? Gott ist natürlich unordentlich und ordentlich auch. Ja klar, das kennt ja jeder von sich selbst. Irgendwie ist ja jeder ein Stück Gott. Na sag ich doch, der Müllmann ist auch Gott. Und Zidane. Und Oliver Kahn. Und Kapielski. Und George Bush. Mann, was für eine multiple Persönlichkeit, dieser feine Herr Gott, oder? Oder musst du doch Fan sein. Andererseits, wie sagt man so schön, viele Köche verderben den Brei. Genau. Aber Gott ist doch auch kein Onkel Ben, dessen Reis nie klebt und immer gelingt. Ja, ja. Aber 2500 Jahre Scheiße am Stück ist echt ein bisschen viel, oder? Hey Mann, allerdings. Ich muss mal zum Klo, ich komm gleich wieder, ja. Ja, ja, ja. Los, mach mal. Er glaubt ein bisschen viel an Gott, glaube ich, ein bisschen. Was heißt denn ein bisschen? Entweder glauben kann man nur entweder oder. Ja, du weißt schon, was ich meine, aber irgendwie ist es ja auch klar. Was? Ja, dass man sich auch zum Beispiel gerne auf Gott beruft. Naja, beruft sich ja jeder auf Gott, oder? Ja, so wie jeder gerne Fan von einer besonders erfolgreichen Fußballmannschaft ist. Ja, das sind doch aber zwei völlig verschiedene Geschichten. Wieso? Welche meinst du denn dann? Naja, dass Gott ja quasi immer auf allen Seiten mitspielt. Auf allen Seiten? Wenn Fußball ist, bekreuzigen sie sich auf beiden Seiten. So. Wenn Krieg ist, werden auf beiden Seiten die Waffen gesegnet. Hm. Und geht er immer um Gott und Vaterland? Auch bei den Sowjets zum Beispiel? Kickt ja Irak an. Ja. Saddam Hussein hat gewissermaßen seinen Gott. Ist ja nun vorbei. Und Bush, auch gottesfürchtig bis zum Abwinken. Ja, ja. Wo ist denn da jetzt Gott? Ja. Ist Gott embedded oder ist Gott Hussein-Fan? Naja, das ist die Frage. Aber gibt's denn da irgendwo eine Entscheidungsinstanz, wo man weiß, was Gott jetzt wirklich meint? So ein Schiri sozusagen. Ja. Sei du doch einfach der Schiri. Was? Oh, jetzt spricht Gott. Gott hat zu mir gesprochen. So sieht's aus. Um Gottes Willen. Du heißt doch Jürgen, oder? Hä? Ja, Jürgen. Ich hab nämlich euer Gespräch gerade mitgehört. Sagen wir mal so, ihr hört, aber nicht verstanden. Doch, und ich finde, da waren ein paar total gute Gedanken dabei. Ja und? Kennst du sowas ja nicht? Logisch, ich hatte so ja schon geniale Gedanken. Aha, erzähl mal. Kann ich jetzt nicht. Kannst du dich aber noch an einen genialen Gedanken erinnern, den du mal hattest? Ja, logisch. Was war denn so einer der letzten hervorstechenden? Naja, kann ja auch der vorletzte gewesen sein. Fällt mir jetzt im Moment nie ein. Trotzdem du eigentlich ziemlich viele hast, fällt dir im Moment gerade keiner ein? So sieht's aus. Ach, schade. Ich wollte dir aber auch nur das Angebot machen, bei uns als Schiri mitzuwirken. Aber wo denn? Doch nicht im Fußball. Blödsinn, natürlich in allen Bereichen, wo es um korrekte Entscheidungen geht. Cool! Wie sieht's aus? Bist du dabei? Ja, warum nicht? Gut, dann überleg dir das erstmal genau und ruf mich Italien an. Dann machen wir das vertragliche. Gut. Muss vielleicht öfter versuchen, ich bin viel unterwegs. Hast du eigentlich einen Anrufbeantworter zu Hause? Ja, kannst du auch aufsprechen. Dann. Okay. Bis denn also. Tschüss. Tschüss. Hey Mann, das war's dann wohl gewesen mit den Talkfunkers. Jürgen nahm sehr bald den Job bei Gott an und Bernd hatte keinen Bock, in einem Duo mit mir zu spielen, ging also nach Kuba zu seiner Familie zurück. Ich schaute mir noch ein Weilchen den absolut großartigen Irak von innen an, kaufte mir einen iPod und war dann aber auch froh darüber, anschließend in meiner Heimat, dem guten alten Europa, wieder Deutschlandfunk hören zu können.